Wir erfahren den Gegensatz zwischen dem, was sein könnte und dem, was ist. Auf der Suche nach der Utopie in der Erfahrung landen wir in der Vergangenheit. Genauer, in den Versuchen vorangegangener Feministinnen, durch Selbsterfahrung und kollektive Theoriebildung eine Möglichkeit des Neuen zu schaffen, zu erfahren, was noch nicht ist. 7 Texte aus der bald erscheinenden Outside the Box Nummer 7 bilden die Grundlage für unsere heutige Lesung, in der, so hoffen wir, die Notwendigkeit der Reflexion auf Erfahrungen ebenso deutlich werden wird, wie die, in und mit eben jener Erfahrung das zu finden und zu wollen, was über sie hinausgeht. Unsere Lesung wird sogar 1 Stunde und 10 Minuten dauern. aber ja, ich glaube, es wird es auch wert sein. Wir beginnen in der Gegenwart mit einem Erfahrungsbericht aus Buenos Aires, Argentinien. Die Aufregung sitzt uns in den Knochen und wir haben die letzten Nächte nicht wirklich viel schlafen können. Seit Tagen werden Fotos mit Empfehlungen und Sicherheitsmaßnahmen per WhatsApp hin und her geschickt. Seit dem Regierungswechsel und den letzten Demos eine der wesentlichen Vorkehrungen. Wettläufe mit der Polizei, Repression und willkürliche Festnahmen sind Teil der Proteste geworden. Wir rechnen mit Polizeigewalt und haben deswegen Zitronen und Wasserflaschen gegen das Tränengas im Rucksack und uns die Nummer einer feministischen Anwältin mit Edding auf die Arme geschrieben. Verschärft wird die Situation durch die Gegendemo, bestehend aus den Pro-Life-AnhängerInnen oder besser gesagt aus den BefürworterInnen der illegalen Abtreibung, die sich auf der anderen Seite des Kongressplatzes zusammenfinden. Die Veranstaltungen der Nachtwache, der Vigilia, beginnen bereits mittags und werden bis spät in die Nacht hinein vor und um den Kongress herum andauern. Musik, Konzerte, Workshops, Essensstände und kleine Märkte, auf denen Fanzines, Anhänger und Sticker verkauft werden, werden uns die 24 Winterstunden im Freien verkürzen. Schon die vollgestopfte U-Bahn auf dem Weg zum Kongress ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Alles ist grün. Jugendliche haben das Halstuch der Kampagne an ihre Rucksäcke gebunden und sich die Gesichter mit grüner Schminke und Glitter bemalt. Alle Generationen sind vertreten. Großmütter, Mütter und Kinder demonstrieren heute. Zwischen ihnen stechen die halbrasierten Köpfe einiger Frauen hervor und ihre Pullis mit der uns gut bekannten Einladung. Das Leben ist kurz, Kompaniera, werd lesbisch. Spannung und freudige Erwartungen liegen in der Luft. Verschwörerische Blicke spannen ein unsichtbares Netz durch den U-Bahn-Waggon. Wir kennen uns nicht, aber wir erkennen uns in unseren Forderungen wieder. Eine lange Nacht erwartet uns und ein Morgen, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Wir steigen im Callao aus und als wir aus der Station an die frische Luft kommen, beißt sich der kalte Wind durch Schals und Jacken. Wo seid ihr? Uns wird die Adresse geschickt und je näher wir dem Kongress kommen, desto voller werden die Straßen. Wir lassen uns von der Masse mittreiben zwischen Gesängen, legale Abtreibung im Krankenhaus, scheiß Kirche, du bist die Diktatur und Schildern, wir sind die Enkelin der Hexen, die ihr nicht verbrannt habt. Nehmt eure Rosenkränze aus unseren Eierstöcken. Kommen wir am Treffpunkt an. Ein Zelt unter vielen, voller Decken und Schlafsäcken, Companieras, Thermoskannen mit Ingwertee gegen Krippe, Töpfe mit Suppe und Weinflaschen, die ihre Kreise ziehen, genauso wie die Umarmungen der Freundinnen, die immer mehr und mehr werden. Gegen 12 wird die Kälte unerträglich und es werden Lagerfeuer auf dem Asphalt angezündet. Wir laufen die Straßen, Pavillons, Bühnen und Zelte um die Straße Callao ab. Menschen umringen die Lagerfeuer, wir hören Trommeln, hier und da wird Fußball gespielt und überall auf den Bürgersteigen liegen Leute in ihren Schlafsäcken. Da noch über 100 RednerInnen ausstehen, nutzen einige die Zeit, um auszuruhen. Die Kraft und Ausdauer, die wir hier an den Tag legen, diese Art für eine Überzeugung einzutreten, nennen wir Poner el Cuerpo. Sie kommt nicht von ungefähr. Durch die vielen Pañuelazos, die grünen Dienstage, haben wir sie trainiert. Diese Demos fanden dienstags vor dem Kongress statt, während drinnen RednerInnen unterschiedlichster Disziplinen für oder gegen den Gesetzesentwurf zur Legalisierung der Abtreibung argumentierten. Die Proteste breiteten sich auf nationaler Ebene aus und wurden Ausdrucksformen der Einrichtungen und Gruppen für die legale, sichere und kostenfreie Abtreibung. Je näher das heutige Datum rückte, desto mehr wurden wir. Und jetzt, wo wir alle zusammen sind, jetzt, wo sie uns sehen, jetzt geht das Patriarchat unter. Es geht unter. Und der Feminismus wird siegen. Er wird siegen. Ist der Kampfschrei, der uns vereint und der aus immer mehr Hälsen klingt. Im Bauen, einem enteigneten Hotel, das heute als politisch aktive Genossenschaft funktioniert, kann man auf großen Bildschirmen die Debatte im Kongress verfolgen. Auch draußen gibt es Bildschirme, aber die Kälte und die Menschenmasse treiben uns hinein. Während der letzten Wochen sind die Innenräume des Kongresses, der lange Tisch und das Rednerpodest Teil unseres Alltags geworden. Im Restaurant an der Ecke, auf dem Computer einer Freundin, auf Fernsehern in Restaurants, wo auch immer es ging, wir haben versucht, die öffentlichen Anhörungen zu erhaschen, die insgesamt 12 Wochen andauerten und in denen die eingeladenen RednerInnen ihre Überzeugungen zum Ausdruck brachten. Wir hörten die Pro-Life-VertreterInnen über die Schmerzen des Fötus während der Abtreibung sprechen. Wir mussten zusehen, wie sie als positive Beispiele Fälle nannten, bei denen 12-jährige Mädchen vergewaltigt wurden und trotzdem gebären mussten. Wie oft haben wir völlig entgeistert und schimpfend den Fernseher ausgemacht? In anderen Momenten wiederum berührte es uns, wie einige RednerInnen das Recht auf Selbstbestimmung verteidigten. Den ganzen Tag über haben die Abgeordneten, die für das Gesetz sind, immer wieder uns und unsere Präsenz auf der Straße und vor dem Kongress als Beweis für die Notwendigkeit eines Gesetzes erwähnt. Der Gesetzesentwurf wurde seit 2006 schon 7-mal von der Kampagne zur legalen, sicheren und kostenfreien Abtreibung eingereicht. Doch heute ist es das erste Mal, dass er tatsächlich von den Abgeordneten gewählt werden könnte. Die Kampagne ist zwar nicht die erste Bewegung, die in Argentinien für die Entkriminalisierung der Abtreibung kämpft, doch sie war die erste, die auf nationaler Ebene ein Netzwerk von Bündnissen zwischen politischen Parteien, Universitätsvertretungen, Gewerkschaften und Einzelpersonen gebildet hat. Die Basisbewegung, der Grundstein der Kampagne, die 2003 während eines der nationalen Frauentreffen gegründet wurde, umfasst inzwischen Tausende von Menschen und der Gesetzesentwurf gelangte dank dieser sozialen Bewegung bis in den Kongress. Dank der Bewegung, aber auch dank der Diskussionen, die wir in den letzten Monaten an den unterschiedlichsten und unmöglichsten Orten führten, auch dank der Festivals und Interventionen, der grünen Dienstage und natürlich der unermüdlichen Arbeit der Socorristas en Red. In diesem unabhängigen Netzwerk führen Feministinnen die Arbeit der Lesben und Feministinnen für die Entkriminalisierung der Abtreibung weiter, indem sie telefonisch Informationen und Begleitung für eine sichere Abtreibung mit Misoprostol anbieten. Die Problematik der illegalen Abtreibung und ihre Folgen wurden sichtbar gemacht und es ist damit unmöglich geworden, wegzuschauen. Der Gesetzesentwurf schafft es bis in den Kongress und das nicht als Initiative von oben, ganz im Gegenteil. Es ist die kollektive Kraft, die wir heute mehr denn je spüren und die jedes Mal in der Luft lag, wenn wir jemanden mit dem grünen Halstuch trafen. Dieses Symbol vereint uns und verleiht uns sogar oder vielleicht vor allem in unserem Alltag Gestalt und Identität. Wir haben die Flut in den grün gesprenkelten Supermarktschlangen gefühlt und in den Umarmungen, die wir unseren Arbeitskolleginnen gaben. Die Hoffnung auf Selbstbestimmung prangte an Handgelenken und Rucksäcken Jugendlicher. Wir erkennen uns wieder, wir schließen uns zusammen, wo auch immer es geht. Wir haben uns sichtbar gemacht, um nicht zu vergessen, dass wir die Kraft und Ausdauer haben, für unsere Rechte zu kämpfen. Der Moment ist gekommen. Eine lange, kalte Nacht ist vorbei. Der letzte Redner hat gesprochen. Und es kann sich nur noch in Minuten handeln, bis die Parteiblöcke sich einigen und die Abstimmung beginnt. Der Countdown läuft. Die improvisierten Zeltlager werden aufgelöst und die, die die Nacht in nahen Wohnungen verbracht haben, strömen zurück auf den Platz. Wir sind Tausende vor dem großen Bildschirm auf dem Kongressplatz. Von der Menge umgeben, die uns warm hält, uns umarmt, Decken und heiße Getränke austeilt, warten wir. Alle stehen, Trommeln und Gesänge erfüllen die kalte Morgenluft. Fahnen werden geschwungen und unsere Müdigkeit ist wie weggeblasen. Wir schmiegen uns aneinander, ohne den Blick auch nur eine Sekunde vom Bildschirm zu lösen. Ein grünes Pro-Legalisierungsmeer füllt den Platz und als die Abstimmung beginnt, verstummen alle. Anspannung liegt in der Luft, mit verschlungenen Händen erstarrt die grüne Flut. Die Lichter auf der Zähltafel gehen an und aus. Grün ist für, rot gegen das Gesetz. Die ganze Nacht über haben wir versucht, aus den Hochrechnungen klare Schlüsse zu ziehen, ohne Erfolg. Mal wurden zwei Stimmen mehr dafür, mal eine Stimme mehr dagegen vorhergesagt. Niemand wusste, in welche Farbe der Kongress getaucht sein würde. Als der Vorsitzende das Endergebnis verkündet, 131 dafür, 123 dagegen, explodiert der Platz. Unsere angestauten Gefühle machen Tränen Platz. Feuerwerke, Freudentänze und Schreie, Umarmungen, grüne Tücher, die in die Luft geschmissen werden, Begeisterung ergreift uns und überflutet alles. Wir sind von dem Moment an völlig überwältigt und uns ist bewusst, dass wir heute Geschichte schreiben. Dieser Platz und dieses Ergebnis werden in die Geschichtsbücher eingehen und wir spüren das in jedem Zentimeter unserer Körper. Das ist eine kollektive Zusammenarbeit. Das Ja des Kongresses gehört uns und all denen, die schon seit Jahren dafür kämpfen. Dieses Ergebnis bedeutet für uns eine Atempause, um zu verstehen, dass unsere Strategien funktionieren. Um zu begreifen, dass dieser Kampf, der sich in Zeiten des immer weiter voranschreitenden und unsere Rechte mit Füße tretenden Neoliberalismus oft wie purer Widerstand anfühlt, nicht auf verlorenen Posten ausgetragen wird. Es geht voran. Wir sind hier und genau hier bleiben wir auch, bis zur Legalisierung. Text Nummer 2. Wir wollten unser Leben umkrempeln, von oben bis unten. Interview mit Irma von Charlotte und Froschgang. Irma wurde 1952 in Dortmund geboren und lebt seit 1972 in Bochum, wo sie seither kommunistische Politik macht. Organisiert war sie 9 Jahre lang in der kommunistischen Gruppe Bochum-Essen, die sich als Bestandteil der marxistisch-leninistischen Bewegung verstand. Außerdem war Irma in der zweiten Frauenbewegung aktiv. Wir lesen einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Irma, in dem es um die Zusammenarbeit mit den Ehefrauen der Opel-Arbeiter geht. Anne ist Charlotte und Koschka in Personalunion, ich bin Irma. Was mich jetzt noch interessiert, Irma, zur Frauenfrage in der KGBE, du hast ja gesagt, du warst in der Opel-Solidarität. Und da wiederum habt ihr euch als Frauen zusammengetan und versucht zu zeigen, dass es noch andere Themen gibt als den Facharbeiter. Ja, wir haben immer gesagt, die Gewerkschafter haben die Opel-Brille auf. Wenn sie über ihre Ehefrauen sprachen, dann hatten wir den Eindruck, dass ihre Frauen ziemlich verunsichert sind, weil sie nicht wussten, was ihre Männer so machen und mit wem sie zusammenarbeiten. Sie fanden es anscheinend komisch, dass ihnen unbekannte Frauen mit ihren Männern zusammenarbeiten. Und später hast du ja wahrscheinlich in der KGBE die feministischen Fragen mit reingebracht, beziehungsweise warst immer in beiden Feldern aktiv. Anlass für die Organisierung einer neuen Frauengruppe mit den Ehefrauen der Opel-Leute war eine Bemerkung, die uns zu Ohren gekommen ist. Anscheinend konnten sich die Ehefrauen unser Interesse an der politischen Arbeit nur so erklären, dass wir hinter ihren Männern her waren, um mit ihnen Sex zu haben. Was? Die Ehefrauen der Opel-Männer waren eifersüchtig? Ja, angeblich dachten die Ehefrauen der Opel-Männer, die Frauen vom Solidaritätskomitee machen das nur, um mit ihren Männern zu schlafen. Wahrscheinlich war das aber wohl eine Fantasie der Männer. Und dann haben einige Frauen gesagt, unter anderem ich, nee, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Die haben so reaktionäres Zeug über den Alltag und über Frauen im Kopf. Da dachten wir, so, wir laden jetzt die Ehefrauen der Opel-Männer ein, die gewerkschaftlich aktiv sind, und machen eine Frauengruppe. Wow, ihr habt denen mitgeteilt, dass sie jetzt eine Frauengruppe macht. Ja, wir laden die jetzt ein, wir wollten die kennenlernen und die sollten uns kennenlernen und sollten zu uns Vertrauen kriegen, dass wir nicht deswegen mit den Männern arbeiten, weil wir mit denen Sex haben wollen, sondern weil wir politische Frauen sind und die Gewerkschaftsarbeit unterstützen. Schließlich waren dann in der Frauengruppe 6 Frauen vom Opel-Solidaritätskomitee und 6 Frauen von den Opel-Arbeitern. Später waren es dann nur noch 4 Frauen. Und was habt ihr dann gemacht? Wir tauschten Alltagserfahrungen aus, die ja sehr unterschiedlich waren. Hier die Frauen in Wohngemeinschaften, da die Frauen in Familie oder Ehe. Es wurde viel über Konflikte zwischen Männern und Frauen gesprochen, auch über Sexualität. Da ist mir zum Beispiel nochmal ein Licht aufgegangen, dass Sexualität für Männer auch eine Abreaktion von Stress sein kann. Da erzählten Frauen, ihre Männer kommen von der Mittagsschicht nach Hause und wollen sofort Sex. Und das geht dann unheimlich schnell und danach sind die Männer entspannt und können sich zum Schlafen hinlegen. Das wusste ich bis dahin nicht, dass es sowas gibt. Die Frauen, die sich an der Frauengruppe beteiligt haben, von denen habe ich hohen Respekt, dass sie das so mitgemacht haben. Ja, das erstaunt mich auch sehr. Zwei Frauen kenne ich, die immer noch sagen, dass die Frauengruppe eine wichtige Erfahrung in ihrem Leben war. Die zwei haben danach noch eine Ausbildung gemacht. Das waren Frauen, die vorher in anderen Haushalten gegen Geld putzten oder bügelten und dann noch berufstätig geworden sind. Beide haben eine Altenpflegeausbildung gemacht. Und hat die Arbeit der Gruppe was an der Zusammenarbeit mit den Opel-Männern geändert? Ja, das hat etwas geändert. Zum Beispiel, dass sie sich plötzlich auch für Fragen der Kindererziehung oder für Schulfragen interessiert haben. Und wie war eigentlich die Vermittlung? Die Vermittlung ging anscheinend sehr stark über die Frauen, die dann nach Hause kamen. Uns wurde berichtet, dass nach den Treffen immer viel untereinander geredet wurde. Also wir haben den Männern nichts gesagt. Die Männer hatten natürlich ein bisschen Schiss, weil sie dachten, wir würden die Frauen gegen sie aufhetzen. Das war aber nicht der Fall. Wir haben eigentlich gar nicht über Männer, sondern über Frauen geredet. Über den Mythos des vaginalen Orgasmus, die Hausarbeit organisiert wird, ganz viel über Kinder. Typische Frauenthemen. Aber die Frauen dachten dann immer, wir wüssten so viel, weil wir Intellektuelle sind. Wir haben dann immer gesagt, nein, wir wissen so viel, weil wir politische Frauen sind. Wir mussten uns das auch alles selber aneignen. Das haben wir nicht im Studium oder in der Schule gelernt. Aber das haben wir nicht auseinandergekriegt. Das war identisch für die. Wir haben uns alle 2 Wochen getroffen und ein Thema ergab sich dann spontan. Aus dem Gespräch heraus. Ja, lass uns doch mal das machen. Oder lass uns doch mal über die Pille reden. Oder lass uns doch mal über Sexualität sprechen. Oder über die Schule und über die Lehrer, was die mit den Schülern machen. Also die Themen waren sehr nah am Alltag dran. Genau, das ist Selbsterfahrung. Nah am Alltag. Als nächstes lesen wir einen Ausschnitt aus einem Gespräch, das wir mit Frigga Haupt geführt haben für die Erfahrungsausgabe. Und Frigga Haug ist 1937 in Mülheim an der Ruhr geboren, also etwa eine halbe Generation älter als Irma, die wir davor vorgelesen haben. Frigga Haug war in der Anti-Atom-, der Studenten- und Frauenbewegung aktiv und ist Teil der Zeitschrift und des Verlags Das Argument. Bekannt geworden ist sie unter anderem im Zuge der Täter-Opfer-Debatte der zweiten Frauenbewegung, in der sie die These vertrat, dass Frauen aktiv an ihrer Unterdrückung mitwirken. Wir lesen einen Ausschnitt, in dem wir unter anderem auf ihr Buch Die 4-in-1-Perspektive zu sprechen kommen, worin sie eine andere Form der Gesellschaftsorganisation entwickelt. Zuerst aber zurück zur Frauenfrage mit Anne als Frigga und mir als Kimme und Anne. Frigga, bitte. Die Frauenfrage nagte. Sie nagte an allen linken Konzepten und sie wurde auch grundsätzlich immer vergessen. Selbst Gruppen, die mit der Frauenfrage begannen, hatten sie binnen kurzem wieder vergessen. Sie vergaßen sie über den Protest gegen die Amerikaner in Vietnam oder die Kriege in der Dritten Welt. Da sie immer wieder verschwindet, muss sie auch einen eigenen Merkposten, eine eigene Größe kriegen. Und das kriegt sie, wenn man die Kämpfe um Zeitverfügung führt. Das dachte ich jedenfalls bisher. Ich dachte also, man muss eine leichte Verschiebung vornehmen. Nicht die Kämpfe um die Marginalisierten oder nur um die Unterdrückten zu führen, sondern wer verfügt eigentlich über wessen Zeit? Das findest du übrigens auch bei Marx. Es fängt an mit dem Kapitel zum Arbeitstag. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man dann nicht ein darauf aufbauendes Kapitel schreiben sollte. Es könnte an der Hausarbeit zeigen, was passiert, wenn die Produktivität das Reproduktive in immer kleinere Grenzen drängt, wie diese Verwahrlosung dann aussieht. Ein Pendant also zum Kapitel über den Arbeitstag. Kann man? Also die Gegenseite zeigen. also den zunehmenden Grad an Verwahrlosung, wenn die Zeit abgezogen wird. Übrigens hat Chaplin das schön durchgeführt in Modern Times. Dort sieht man, was passiert, wenn man zum Beispiel auch das Essen in das Verwertungsdiktat nimmt. Könnt ihr euch daran erinnern? Da erfindet einer eine Maschine, sodass man die Arbeit am Fließband für das Essen nicht unterbrechen muss. Es werden einem die Teller ins Gesicht geschmissen und die Nahrung per Schlauch zugeführt. Uns interessiert an der 4-in-1-Perspektive, dass das Bestehende integrierbar ist oder beziehungsweise eine Transformation angestoßen wird aus dem Hier und Jetzt. Hast du oder hattest du Zweifel daran? Welche Widersprüche sind damit verbunden? Es kommen Spitzfindige, meistens Männer, die so sind und sagen, aber wenn ihr 4-in-1 innerhalb der Gesellschaft unterkriegt und die Kämpfe daran orientiert, dann ist es ja logisch, dass es kapitalimmanente Kämpfe in den Kapitalismus integrierbare Kämpfe sind. Und damit ist es nicht transformativ und es ist nicht revolutionär. Wenn man sich aber auf dieses Gleis begibt, passiert das Gegenteil. In der 4-in-1-Perspektive ist angezielt, dass wenn man ein Projekt hat, was sich auf 4 Bereiche berechnet, die zum Menschen gehören, und angenommen, alle würden einsehen, dass das so ist und alle könnten danach streben, diese 4 Bereiche ins Leben zu integrieren, dann könnten wir uns bedauerlicherweise nicht länger als 4 Stunden Lohnarbeit leisten, weil wir sonst als Menschen verkümmern. Und wenn man jetzt auftreten und sagen würde, so, wir sind also für eine radikale Arbeitszeitverkürzung und damit fangen wir an, wäre das noch normal, das könnte man machen. Man könnte sogar gewerkschaftliche Unterstützung kriegen. Wir sagen, wir sind dafür, auf 4 Stunden runterzugehen. Wer sollte das von herrschender Seite, von den herrschenden Verhältnissen und von der Kapitalseite her unterstützen? Da könnten wir auch gleich sagen, wir sind für die Revolution. Wenn ihr hingeht und sagt, unsere gemeinsame Forderung nach langem Überlegen ist 4 Stunden Lohnarbeit, den Rest bestimmen wir jetzt auf 3 anderen Sektoren, für die wir möglicherweise noch, da Kunst dabei ist, Investitionen brauchen, die sich nicht auszahlen und so weiter, ist es schon ein ziemlich utopisches Projekt. Aber es ist dennoch so, dass man jetzt gleich damit anfangen kann, denn es gibt praktisch die Linie vor, in der die Ansprüche und die Forderungen gestellt werden müssen. Das setzt bei sehr vielen Menschen sehr viel Fantasie frei und sie können sich dann politisch engagieren. Wie schätzt du die Situation für gemeinsame Kämpfe ein? Das ist auch eine Frage meiner Wahrnehmung, weil ich in sehr vielen Gruppen bin und pro Woche mindestens 2 Anfragen ablehnen muss, weil ich nicht so viel reisen und reden kann, sodass ich das Gefühl habe, völlig subjektiv, dass die ganze Welt marxistisch-feministisch interessiert ist zurzeit. Alle wollen sich darin bewegen und sind begeistert dafür. Sowohl über 4-in-1 oder über Erinnerungsarbeit oder über beides. 4-in-1 hat den ungeheuren Vorteil, dass es eine Vision hat, die über das Jetzige hinausgeht und doch seine Füße in der Realität dieser Gesellschaft hat. Es hat weltweit Echo. Erinnerungsarbeit ist auf der anderen Seite auf eine ähnliche Weise, aber doch wieder ganz anders, auch um die ganze Welt gegangen. Warum ist das etwas, was die Menschen berührt und womit sie etwas anfangen können? Ihr wisst ungefähr, was das ist, oder? Und es hat auch diese eine utopische Dimension, die gleichzeitig bei den alltäglichen Einzelnen anfängt, und zwar nicht, wie sind sie Opfer der Verhältnisse, wie sind sie unterdrückt und ähnliches, sondern die zentrale Frage ist, wie weit haben wir uns eingelassen mit Herrschaft, dass wir darin gefangen sind? Wir müssen es selber gewesen sein. Denn wir können doch nicht davon ausgehen, dass ein ganzes Geschlecht sich andauernd opfern lässt und nichts dagegen tut und sich nicht dagegen wehrt. Also müssen wir etwas davon gehabt haben. Wenn wir das herausfinden, wissen wir, wie wir das ändern können. Und dann können wir uns auch befreien. Das leuchtet allen sofort ein. Es ist ein Weg raus aus dem Opfer-geopfert-werden-Diskurs in eine Frage von Selbstermächtigung, die zwar mit unheimlich viel Arbeit verbunden ist und auch mit großen Schmerzen, wenn man erkennt, was man alles für möglich hält und was man gefühlt hat und wie viel von den gemeinen Gefühlen, die man bei anderen gerade noch annehmen kann, aber nicht bei sich selbst, man in sich hat. Aber sie lieben es alle. Wo immer ich hinkomme, fangen sie sofort an und es gibt Erinnerungsarbeitsgruppen. Die Einzelnen sagen, ich möchte lieber in der Erinnerungsarbeitsgruppe sein als in der Theoriegruppe, wo die Begriffe noch abstrakt über mir schweben. Sie sollen was mit mir zu tun haben. Das finden sie alle großartig. Das sind ja nicht spezielle Erfindungen von mir, sondern erstens im eigenen Leben verankert, zweitens in eigener Erfahrung, drittens im politischen Anspruch und viertens in marxistischen Studien gibt es doch die Punkte, wo man sich denkt, ach natürlich. Und dann steht da ja völlig bekloppt bei Marx geschrieben, wir, gemeint das Proletariat männlich, werden die Frauen befreien. Wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es, wie Peter Weiß sagte, ohne Folgen für uns. Wir müssen es selber tun. Wir können nicht warten, bis irgendjemand uns befreit, wie die Ritter im Märchen oder wie Dornröschen, die aus den Hecken geschnitten wird oder wie alle Märchen so sind. Es gibt überall Forschungsfelder für uns und wenn wir uns denen widmen, dann sieht man, die Mythen sind so, die Legenden sind so, die Märchen sind so. Wir können alles hervornehmen und analysieren und sehen, was wir ändern müssen in der Wahrnehmung, in der Praxis, im Denken, im Erzählen, im Kindererziehen praktisch in allen Punkten. Infolgedessen ist es auch, wie 4 in 1, eine Aktivitätsmatrize, so kann man es nennen. Es ruft zur Aktivität auf und es hat die Unverschämtheit zu sagen, wir machen die Politik. Wir können andere Politik kritisieren, aber wir können nicht von heute auf morgen alle Institutionen abschaffen und hoffen, dass das jetzt fantastisch laufen würde mit uns allein. Aber der Anspruch ist klar, wir wollen das selbst machen. Wie würdest du deine Erfahrung in Bezug auf Erinnerungsarbeit beurteilen, wenn du sagst, dass die Frauen lieber in die Erinnerungsarbeitsgruppe wollen? Hat sich an dieser Einsicht einerseits, aber auch an dem Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung und der eigenen Geschichte möglicherweise etwas verändert im Laufe der Zeit, gerade in Bezug auf das Interesse der Frauen an Theoriegruppen? Nimmst du das als einen Konflikt wahr? Ja, aber der Witz ist doch bei beiden Projekten, dass sie immer zwischen Erfahrung und Theorie, zwischen Begriffsarbeit und Erinnerung auf- und niedergehen. Es wechseln ständig die Ebenen. Wir sind immer mindestens in 4 Ebenen. Einerseits müssen wir uns auf der Ebene des Politischen und seiner Kritik bewegen, aber auch vor allen Dingen auf der Ebene der Sprache, die wir nicht haben oder nicht sprechen können oder in der wir die Begriffe noch nicht finden. Bis bemerkt wird, dass die Sprache, die wir sprechen, selbst eine Herrschaftssprache ist und das, wie wir uns ausdrücken, gar nicht nach unserem Belieben ist, wir nicht frei wählen können, ist viel Spracharbeit nötig. Was wirklich eine harte Arbeit ist, die wir da machen müssen. Und wer macht mit uns Spracharbeit? Wir müssen sie uns suchen. Eine Protagonistin der zweiten Frauenbewegung, die nach einer neuen Sprache für die Möglichkeit neuer Erfahrungen suchte, war die Schriftstellerin Verena Stephan. Ihr 1975 erschienenes Büchlein Häutungen verkaufte sich im ersten Jahr über 100.000 Mal und wurde schnell zu einem Kultbuch der Frauenbewegung in der Bundesrepublik. Die Schriftstellerin Christa Reinig sah durch Häutungen, Zitat, die Durststrecke der weiblichen Ichlosigkeit überwunden. Ich brauchte ihn, weil ich mich nicht hatte, schreibt Verena Stephan in Häutungen. Und im Frauenhandbuch Nummer 1 der Gruppe Brot und Rosen von 1974 heißt es, eine Frau bekommt ihre Anerkennung vorwiegend über den Mann. Da die meisten Frauen die Männer noch zur eigenen Definition brauchen, befinden sie sich in einer zwanghaften Anpassungssituation. Verena Stephans Häutung ist eine Erfolgsgeschichte in Bezug auf die Überwindung der zwanghaften Anpassungssituation der Frauen an die Männer. Stephans literarisches Ich, Veruschka, zieht aus der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Freund in eine Frauen-WG, trennt sich von ihm und beginnt eine lesbische Beziehung mit Fenna, einer Genossin aus ihrer Frauengruppe. Stephan beschreibt den Prozess der Ablösung von männlicher Anerkennung. Sie schildert, wie das Zitat, ganze Netz von Liebe, Leidenschaft und Partnerschaft, von Sexualität, Gefühlen und persönlichem Glück bis in die allerfeinsten Verästelungen hinein brüchig wird, wie, Zitat, Sicherheit, Geborgenheit und gesellschaftliche Anerkennung zusammensacken. Häutungen löste und löst Euphorie und Unbehagen aus, weil es Leserinnen mit der Frage nach dem besseren Leben konfrontiert und diese nicht auf ein abstraktes Irgendwann verschiebt. Verena Stephan konstatiert, Zitat, dass ein einzelnes, anders geführtes Leben für den Umsturz der ganzen Gesellschaft wichtig ist, ein einzelnes Leben, das lange vor dem Tag X was ist der Tag X gelebt wird, das ihn vielleicht nicht erreicht, aber beeinflusst? Dabei gilt Stefans Fokus einerseits den gesellschaftlichen Strukturen, die ein besseres Leben verhindern, und andererseits dem Willen der Protagonistin, sich zu verändern, ihre verkümmerte Subjektivität eigenmächtig durch Entzug, Reflexion und den Aufbau anderer Strukturen zu transformieren. Die Veränderung der Gesellschaft ist zäh und mühsam. Veruschka aber will vorwärts preschen. Das Private zu politisieren erweist sich als so schwierig, dass Veruschka sich schließlich ein politisch möglichst widerspruchsfreies Privates aufzubauen versucht. Zunächst in der Frauenwohngemeinschaft mit dem Ziel, aufs Land zu ziehen. Das literarische Ich sucht nach sich selbst, nach einem authentischen Kern. Sie will den Zugang zu sich selbst finden, der aber durch die gesellschaftliche Gehirnwäsche verstellt ist. Sie will, Zitat, die Fälschung ihrer eigenen Geschichte korrigieren. Doch was bleibt übrig, nachdem man sich von allen gehirngewaschenen Häuten getrennt hat? Nachdem man die Prägung durch die schlechte Gesellschaft so vollständig wie möglich zurückgewiesen hat? Denkt man an eine Zwiebel, die ganz und gar aus Häuten besteht, bleibt nichts übrig. Immer wieder betont Veruschka den Zwang und den Willen, autonom zu sein. Die Erfahrung habe ihr gezeigt, dass sie sich, Zitat, auf nichts und auf niemanden außerhalb von ihr verlassen könnte. Es gehe darum, Zitat, dass Frau nicht mehr einen anderen Menschen braucht, um sich überhaupt als ganzen Menschen zu fühlen. Sexualität und Liebe, auch die mit und zu einer anderen Frau, bedrohen diese Autonomie. Zitat, stets kam die Angst zur Sprache, ob wir überhaupt wollten, dass ein anderer Mensch in unserem Leben wichtig würde. Die Gefahr, dass Gefühle uns als unkontrollierbare Sehnsüchte, Schmerzen und Katastrophen heimsuchten, war zu bedrohlich. Zitat Ende. Sexualität zwischen Frauen und Männern funktioniere über durch Bücher und Filme vermitteltes Wissen. Das Zitat, alle Anweisungen bekannt seien, erschwere es aber, Zitat, nicht nur die bekannten Linien des andersgeschlechtlichen Körpers nachzuziehen, sondern wirklich beim Menschen dahinter anzugelangen. Zitat Ende. Das Fehlen von Vorbildern ist in Häutungen Hürde, aber auch Potenzial der lesbischen Sexualität. Potenzial sieht die Ich-Erzählerin vor allem darin, die Fäden in der Hand zu haben, nicht in Vorgeformtes hineingezogen, nicht von undurchschaubaren Handlungsabläufen und Reaktionen gegängelt zu werden, sondern bei vollem Bewusstsein selber die Fäden zu spinnen. Verena Stephan lässt die Leserin teilhaben an einem faszinierenden Selbstversuch, der gnadenlos und ohne jegliche Ironie geschildert wird und Fragen aufwühlt. Wie führen theoretische Erkenntnisse nicht nur zur Veränderung des Verhaltens, sondern auch des Fühlens? Wie können libidinöse Bindungen an Strukturen, die einer befreiten Gesellschaft im Weg stehen, aufgebrochen werden? Wie weit kann man sich von der Normalität entfernen, die einen umgibt? Und was für Auswirkungen hat das auf das eigene Leben? Stefan verhandelt dies in Bezug auf das sich unabhängig machen von Frauen, die zuvor Männern gefallen wollten, auch wenn sie sich erniedrigt und unwohl dabei fühlten. Veruschka sucht Antworten in neuen Erfahrungen und dem Verweigern der alten Bezugspunkte. Andere Erfahrungen, die Möglichkeiten eines besseren Lebens aufscheinen lassen, sind von großer individueller und auch gesellschaftlicher Bedeutung. Der Verbleib auf der Ebene von Erfahrung führt aber oft in Häutungen wie auch in der Realität über Selbstzerfleischung zu Resignation und Rückzug. Ein gänzlich anderes in Beziehung treten hat Voraussetzungen, die erst zu schaffen sind. Beispielsweise wären romantische Beziehungen gar nicht so überladen, wenn hier nicht mehr alles, was einem in der kapitalistischen Gesellschaftsorganisation ansonsten verwehrt wird, unterkommen soll. Unersetzbar und einzigartig zu sein. Verletzlich und abhängig sein zu dürfen. Veruschka findet weder in der hetero- noch in der homosexuellen Liebe ihr Glück, sondern endet, weil das Ende des Buchs ja nicht das Ende ihres Lebens ist, in der Beziehungslosigkeit. Heißt das, wenn man dort nicht enden will, dass Veruschka einem kein Vorbild sein kann? Führt es notwendig, in die Einsamkeit zu sich zu stehen und Handlungen, die sich falsch anfühlen, zu verweigern? Nein. Aber man muss sich zwei Spannungsverhältnissen stellen. Sollen Beziehungen nicht von Macht und Unterwerfung geprägt sein, muss ausgehalten werden, dass die Beteiligten voneinander abhängig sind, ohne einander kontrollieren zu können. Veruschka hält diese Spannung nicht aus. Sie entgeht ihr in Beziehungen mit Männern, indem sie sich unterwirft, nicht als eigenständiges Subjekt mit eigenem Willen auftritt, sondern sich dem Wünschen des geliebten Mannes anpasst. Und in der Beziehung mit Fenner, indem sie ihre Abhängigkeit abwehrt, aus Angst, ihre Autonomie zu verlieren und von Fenner kontrolliert zu werden. Das zweite Spannungsverhältnis besteht zwischen den versagenden Strukturen, die nicht so sind, wie wir sie brauchen und uns wünschen, und dem Festhalten am Wunsch nach solidarischen Strukturen und Beziehungen. Die schwierige Aufgabe liegt darin auszuhalten, einerseits für sein Glück im Hier und Jetzt zu kämpfen, für die Berechtigung und die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und dabei andererseits nicht zu vergessen, dass das eigene Glück durch die kapitalistischen und patriarchalen Strukturen begrenzt bleiben wird, für deren Änderung gestritten werden muss. Okay. Machen wir kurz noch das Fenster auf, oder? Ja. Ihr könnt kurz alles ausschütteln, dann bevor wir weiterlesen. Es folgt jetzt der fünfte Text, also das heißt, es werden noch zwei Ausschnitte kommen und eine Überraschung. Genau, und der fünfte Text, den wir ausdrucksweise vorlesen, ist von Kat Lux und trägt den Titel »Es liegt nicht in unserem Interesse, Erfahrung in eine vorgefasste Theorie einzupassen. Erfahrung und feministisches Bewusstsein in der autonomen Frauenbewegung der 70er Jahre«. Kat Lux, die Autorin, beschäftigt sich in ihrem Artikel mit der Kritik an der feministischen Praxis der Selbsterfahrung, wie sie im Kontext der zweiten Frauenbewegung unter anderem von der Zeitschrift Die Schwarze Botin formuliert worden ist. Wir lesen Ausschnitte, die die Problematik eines unvermittelten Bezugs auf Erfahrung thematisieren, vor allem hinsichtlich der Frage, ob und wie Neues, Utopisches erfahrbar werden kann. In der Ankündigung für einen Vortrag schreibe ich, von sich selbst und den eigenen Erfahrungen auszugehen, scheint bis heute Grundlage feministischer Theorie und Praxis zu sein. Die Veranstalterinnen korrigieren und schreiben, von sich selbst und den eigenen Erfahrungen auszugehen, ist bis heute Grundlage feministischer Theorie und Praxis. Darüber scheint Konsens zu herrschen. Sicher hat der Bezug auf Erfahrung in der Geschichte der Frauenbewegung unterschiedliche Funktionen erfüllt. Den Zugang zur Lebenswelt hergestellt und deren Relevanz für eine linke, sozialistische Praxis untermauert. Das Fundament für die Kritik des Politikverständnisses der Linken abgegeben und die androzentrische Ordnung des Wissens zum Wanken gebracht. Heute tritt Erfahrung in vielen feministischen Diskussionen als Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrung oder als Betroffenheit auf. Sie soll einen prädestinierten Zugang zu einem bestimmten Wissen absichern, das nur durch diese spezifische Erfahrung erworben werden kann. Sie legitimiert zum Sprechen über dieses bestimmte Wissen. Bei meinen Streifzügen durch die feministische Zeitschrift Die Schwarze Botin, die zwischen 76 und 87 erschienen ist, stoße ich auf Bemerkungen, die sich ablehnend auf die autonome Frauenbewegung und auf eine für sie charakteristische Praxis beziehen. Auf die Praxis der Selbsterfahrungsgruppen. Die Herausgeberin der Zeitschrift, Brigitte Klaasen, bezeichnet im Rückblick auf 15 Jahre autonome Frauenbewegung die Selbsterfahrungsgruppen als, Zitat, Selbsterfahrungsgruppen zur Sanierung der Psyche. Und schon im Vorwort der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1976 ist zu lesen, so macht das Verlangen nach Selbsterfahrung und Selbstbestätigung das Selbst immer unsichtbarer. Frau lässt sich getrost Gedanken kommen, ohne sich welche zu machen. Die neu entdeckten Sinne, neue Zärtlichkeit, Eigenkörperlichkeit und so weiter, sollen für das Denken sorgen, sorgen aber nur für sich selbst. Damit ist garantiert, dass die, Zitat, neuen Erfahrungen gar nicht erst gemacht werden können oder immer wieder nur die alten gemacht werden. Und in der siebten Ausgabe aus dem Jahr 1978 schreibt die Journalistin Gabriele Göttle, die ebenfalls Mitherausgeberin der Schwarzen Botin war, es ist leicht, auf der Suche nach Identität in die Frauenbewegung zu geraten, noch leichter, solche dort zu finden in der Subjektivität gemeinschaftlicher Leidenserfahrungen. Was weniger leicht ist, ist offenbar der Schritt von der Erfahrung zur Veränderung von Erfahrungswirklichkeit. Es wäre wichtig, die scheinbare Vorgegebenheit von Identität zu analysieren, umso mehr, wenn sie sich als neues Verhaltensklischee innerhalb der Frauenbewegung einnistet. Die in der Kritik implizierte, unterstellte Fixierung auf von Identität und die Thematisierung des eigenen Verhaltens kommen mir allzu bekannt und allzu aktuell vor. Ist die Selbsterfahrungspraxis die historische Vorläuferin der feministischen Praxis, die heute in Erfahrung einen unhinterfragbaren Zugang zu Wissen sieht? Ich mache mich auf den Weg zu den Quellen aus der Hochzeit der westdeutschen Autonomen Hochzeit. Das ist mir beim Proben schon passiert. Und da haben wir auch nicht mehr so lachen. Ich mache mich auf den Weg zu den Quellen aus der Hochzeit der westdeutschen Autonomen Frauenbewegung. So, also im Zuge dessen liest unsere Autorin Materialien westdeutscher und US-amerikanischer Selbsterfahrungsgruppen, jene feministische Praxis, die auch im Gespräch mit Irma bereits erwähnt wurde. Die Selbsterfahrungsgruppen vereint die Ansicht, dass jede Frauenbewegung, die auf eine Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse abzielt, zunächst eine Bewusstseinsveränderung voraussetzt. Wir machen jetzt einen Sprung über diese hochinteressanten Quellen hinweg direkt zum Schlusskapitel des Artikels. Lest ihn bitte ganz, sobald die Outside erschienen ist. Für heute müssen ein paar Gedanken aus dem Fazit reichen. So unterschiedlich die Texte der Frauen aus der Frauengruppe Freiburg von Angelika Wagner, Pamela Ellen und Elfriede Jelinek auch sind, sie alle kreisen um die Frage der Erfahrung und ihrer Bedeutung im feministischen Bewusstsein. Elfriede Jelinek, ebenso wie die kritischen Einwürfe aus der Zeitschrift Die Schwarze Botin gegen die Selbsterfahrungspraxis werfen die Frage auf, wie die Erfahrung derer dargestellt werden kann, die in der symbolischen Ordnung, der Kultur und der Wissensordnung der kapitalistisch-anthrozentristischen Gesellschaft zu undifferenzierten, sprachlosen, geschichtslosen Exemplaren der stumm gemachten Natur wurden, wie eine Form für das Formlose gefunden werden kann. Auf diese Frage aber geben sie keine positive Antwort. Die Thematisierung der Geschichtlichkeit des scheinbar Ungeschichtlichen und die ästhetische Vermittlung dessen, was Statthalter des Unmittelbaren ist, muss hier ohne die Benennung auskommen, was das Unmittelbare ist oder worin eine weibliche Kulturgeschichte besteht. Genau diese hatten aber die Autorinnen aus Freiburg und Pamela Ellen im Sinn. Also das sind die anderen Quellen, die Kat gelesen hat. In den Selbsterfahrungsgruppen entstanden Freundschaften. Wer sich nicht getraut hatte zu sprechen, sprach. Wer sich minderwertig gefühlt hatte, entwickelte Selbstvertrauen. Die Praxis der Selbsterfahrung war auch der Versuch, das Leben selbstbestimmt und kollektiv zu gestalten und Beziehungen zwischen Frauen zu knüpfen. Das ist nicht gering zu schätzen in einer Gesellschaft, deren Gesellschaftungsform die Vereinzelung der Einzelnen, die Konkurrenz jeder gegen jede hervorbringt und als androzentrische die Beziehungen zwischen Frauen unterbinden muss. Es gibt keine politische Praxis, kein Theoriemodell und keine Darstellungsform, die per se feministisch sind. Sich auf Erfahrung zu berufen als Drehpunkt der Theorie oder als Angelpunkt der Praxis ist weder eine Spezifik der Frauenbewegung noch ein adäquates Mittel für jeden feministischen Kampf oder jederzeit der richtige Weg zum Ziel. Die autonome Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre ist eingelassen in einen Prozess der Neukonfiguration der Geschlechterverhältnisse, welcher von der tendenziellen Freisetzung der weiblichen Arbeitskraft in Westeuropa, der bevölkerungs- und biopolitischen Entwicklung der Reproduktionstechnologie und der sogenannten Bildungsexpansion der 60er Jahre bestimmt wird. Mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958 und der Eherechtsreform von 1977 wird in Westdeutschland das Verfügungsrecht des Ehemannes über die Arbeitskraft der Ehefrau beendet. Frauen, egal ob verheiratet oder nicht, haben nun die zweifelhafte Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob sie Lohnarbeiten gehen oder nicht. Sie werden tendenziell zu doppelt freien Lohnarbeiterinnen. Das Individuum aber, dessen Arbeitskraft die juristische und ökonomische Form der Ware annimmt, kann sich tendenziell universell bestimmen. auch wenn im Falle von Frauen diese Tendenz von einer wirkmächtigen Gegentendenz begleitet wird, sie auf den Bereich der Reproduktionstätigkeiten verwiesen bleiben und weiterhin über diese Tätigkeiten bestimmt werden, so wird diese Geschlechterordnung dennoch brüchig. Diese Brüchigkeit wird verstärkt durch die reproduktionstechnologischen Veränderungen. Sie manifestiert sich in der Einführung der Antibabypille Anfang der 1960er Jahre und den Reformen der Paragraphen zum Schwangerschaftsabbruch in den 1970er Jahren. Ihre gattungsgeschichtliche Wirkung ist enorm, denn sie löst die Verknüpfung von Frausein und Mutterschaft auf. Durch die Bildungsexpansion der 50er und 60er Jahre kommen immer mehr Frauen in den Genuss von qualifizierter Ausbildung und Universitätsabschlüssen. Jahrhundertelang war für Frauen die Entwicklung ihrer intellektuellen Fähigkeiten mit dem Verzicht auf ihre Sexualität einhergegangen. Intellektuelle Tätigkeiten für Frauen waren fast ausschließlich zölibatär im Kloster möglich. Historisch eröffnet sich im 20. Jahrhundert für die autonome Frauenbewegung tendenziell die Möglichkeit, diese Trennung zu überwinden. Die drei Aspekte verweisen auf einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der bis heute anhält, auf die Entnaturalisierung von bis dato naturwüchsigen Tätigkeiten und Beziehungen. Der weibliche Lebenszusammenhang und das Geschlechterverhältnis werden zunehmend zu einem gesellschaftlichen Verhältnis und radikal entnaturalisiert. Diese Konstellation wirkte sich auf die Lebenswelt der Frauen aus. Für sie eröffneten sich Möglichkeitsspielräume, welche die Müttergeneration noch nicht gekannt hatte. Die gesellschaftlichen Erfahrungsmuster, die qua Sozialisation an die Töchter weitergegeben worden waren, passten nicht mehr zur Lebenswirklichkeit. Für die Frauen der Bewegung war immer weniger klar, dass man als Frau zwangsläufig heiraten, Kinder kriegen und für den Haushalt zuständig sein würde. Durch diesen Veränderungsprozess konnte die zweite Frauenbewegung etwas thematisieren, was die erste Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in dieser Deutlichkeit noch nicht thematisiert hatte. Die Frau, die nicht für andere ist, Mutter, Ehefrau, sondern für sich. Allerdings bestand innerhalb der Frauenbewegung keine Einigkeit darüber, was für sich sein als Frau bedeutet. Die Schwierigkeit des Feminismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts besteht darin, dass genau zu dem Zeitpunkt die Artikulation einer gemeinsamen weiblichen Erfahrung und einer gemeinsamen Identität Frau möglich wird, zudem auch die Individualisierung der Frau jenseits ihres Geschlechtscharakters denkbar wird. Diese Spannung begleitet noch heute, teilweise in etwas anderer Form, die feministische Auseinandersetzung. Damit bleiben auch die Schwierigkeiten, die mit der Frage der weiblichen Erfahrung verbunden sind, virulent. Das Gespräch der feministischen Kleingruppe der 70er Jahre über Gefühle, Beziehungen, Körperlichkeit, Sexualität und den Alltag ist Imperativen gewichen, die unablässig fordern: Kenne dich, kenne deine Bedürfnisse, kenne deine Fähigkeiten, kenne deine Grenzen oder sei die Expertin deines Lebens. Werbeplättchen versprechen den Kurztrip zum Ich und raten tunlichst achtsam zu sein. Die Selbstveränderung ist zur Selbstoptimierung der wahre Arbeitskraft geworden, die permanent gefordert wird. Erfahrung tritt als persönlicher Besitz auf und die Dynamik des Konsums der therapeutisierten und managementisierten Selbstentwürfe befördert diese Vorstellung. Sie ist ein Charakteristikum der Subjektivität, der auf Privateigentum beruhenden kapitalistischen Gesellschaft. Privateigentum ist die Form der privaten Aneignung und Verfügung der gesellschaftlichen Arbeit und des Reichtums und damit zugleich die Enteignung derer, die nur ihre Arbeitskraft haben. Womöglich spiegeln sich in der heute weit verbreiteten Vorstellung von Erfahrung als Betroffenheit die Enteignung und das Gefühl der Machtlosigkeit. Betroffen ist man von überwältigenden äußeren Kräften, auf die Einfluss zu nehmen, man kaum die Macht zu haben scheint. Erfahrung, so schreibt die Historikerin Ute Daniel, ist nicht nur eine Aneinanderreihung einzelner Erlebnisse. Diese werden vielmehr eingelassen in und verdichtet zu Deutungen, die Menschen von sich, ihrem Leben und der Gesellschaft, in der sie leben, entwickeln. Ähnlich wie das Privateigentum, das tatsächlich auf gesellschaftlicher Arbeit beruht, ist auch Erfahrung, so persönlich sie sein mag, eingelassen in den gesellschaftlichen Deutungsprozess. Zwar können Erfahrungen nicht außerhalb und Deutungen nicht jenseits des Horizonts der kapitalistischen Gesellschaft gemacht werden und entstehen. Dennoch sind sie nicht völlig determiniert. Genau das zeigt sich am Beispiel der Frauenbewegung und nicht nur dieser. Die Selbsterfahrungspraxis der Frauenbewegung entstand nicht nur innerhalb einer Bewegung, die den Anspruch erhob, alle gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen. Indem sie sich gemeinsam organisierten, war die Frauenbewegung die Bedingung für und der Ort an dem Frauen die Erfahrung machten, dass sie zum Subjekt werden können, das über das eigene Leben, die Geschichte und über den gesellschaftlichen Reichtum an Lebenszeit und Lebensmitteln bestimmt. Wir sind vollständig Subjekt geworden, zurück in der Gegenwart, 2019. Das Jahr, in dem unsere 7. Ausgabe erscheint, merkt euch den 6. Juli vor und der 10. Geburtstag der Outside the Box. Und da wir also Geburtstag haben, geht es jetzt mal kurz um uns. Ein Ausschnitt aus dem Editorial. In diesen Zeiten eine Ausgabe zur Erfahrung? Keine Ausgabe zum Aufstehen, kein Streikheft. Kein Magazin gegen die Wahlen in Sachsen, gegen Paragraph 218 und 219a. Gerade jetzt eine Ausgabe zu einer ganz abstrakten Frage. Ihr werdet es schon ahnen, es geht um mehr. Es geht zuallererst um die Erfahrung selbst, darum, ihnen gerecht zu werden, sie endlich zu ihrem Recht kommen zu lassen, denn es wurde noch lange nicht alles gesagt, nicht alles Unrecht in Worte gefasst. Schon die Art, wie du es in Worte fasst, es kommunizierst und vermittelst, steckt Erkenntnis. Aber warum habe ich manchmal Scheuklappen auf und warum kannst du manche Erfahrungen kaum versprachlichen? Indem wir von unserem Leid berichten, werden wir der Unterdrückung zumindest ein bisschen gewahr. Es geht aber auch darum, dass die Wiedergabe von Einzelmomenten alleine nicht reicht, dass sie auch trennen und spalten und verblöden und aufhetzen kann, dass das Besondere falsch verallgemeinert eine Totalisierung darstellt, das alle anderen Erfahrungen negiert und gerade dazu führt, dass ich den Kopf in den Sand stecke, anstatt mich am eigenen Schopf herauszuziehen. Das ist es doch. Die Menschen erneuern durch ihre eigene Arbeit eine Realität, die sie in steigendem Maß versklavt. Das Bewusstsein dieses Gegensatzes stammt nicht aus der Fantasie, sondern aus Erfahrung. Das ist ein Zitat von Horkheimer. Der Moment, in dem wir mit der Gesellschaft, der historischen Natur und der bis zur Gegenwart aufgetürmten, menschengemachten Geschichte in Berührung kommen und begreifen, dass wir Menschen selbst eine Welt eingerichtet haben, in der wir unfrei sind. Dass durch unser eigenes Tun eine Gesellschaft reproduziert wird, in der wir weiterhin erniedrigte und verächtlichte Wesen sind. Das Moment, in dem wir das alles nicht nur erleben, sondern begreifen. Es nicht nur wissen, sondern erfahren. Da setzen wir an. Bei Erkenntnis und Erfahrung, bei der Frage nach Huhn und Ei. Erfahrung als Ausgangspunkt theoretischer und praktischer Kritik. Braucht es vielleicht keine gleichen, sondern verbindende Erfahrungen, um gemeinsam kämpfen zu können? In Teheran haben die Männer applaudiert, als die Frauen das Fußballstadion betraten. Braucht es vielleicht keine aus Erfahrung gezogene Identität, sondern eine selbstkritische Bewusstwerdung, Empathie, Solidarität und Kommunikation? Vielleicht ja, aber warum gibt es dann so wenige Feministen? Braucht es den gemeinsamen Feind, ein gemeinsames Interesse? Einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Und was passiert dann mit all dem, was wir nicht teilen? Weil eben die Erfahrungen, die wir machen, uns auch trennen können, war diese Ausgabe nicht leicht für uns, als Redaktion, als Einzelne, als Autorinnen in der Redaktion und nicht zuletzt auch für unsere externen Autorinnen. Von ihnen, von uns erwarteten wir ganz schön viel und auch Widersprüchliches. Erfahrungen in ihrer Körperlichkeit und Konkretheit vermitteln, aber dies zugleich auch theoretisch durchdringen, Selbstreflexion und Vermittlungsarbeit. Erfahrungen sind nicht vergleichbar, gerade weil sich gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in ihnen ausdrücken. Und dann auch wieder doch. Ich erlebe Zurichtung in dieser Gesellschaft, und ich bin gleichzeitig Komplizin dieser Verhältnisse. Im Alltag erlebe ich Momente einer möglichen Emanzipation. Manchmal gelingt es uns, einander in zärtlicher Solidarität zu begegnen. Kurz, ich erfahre den Gegensatz zwischen dem, was sein könnte, und dem, was ist. Wie viel Mut braucht es, preiszugeben, wovon das eigene Denken ausgeht? Was dich geprägt hat, woran ich verzweifle, wie wütend du bist, wie viel uns trennt, aber auch, was uns zusammenschweißt. Und wie prekär ist die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, eigene Gefühle nicht auszuklammern, aber auch nicht als Schirm gegen Kritik hochzuhalten, die uns, auch wenn sie nicht immer berechtigt sein sollte, doch wachsen lässt. Bei keiner Ausgabe der letzten Jahre war das so schwierig, weil Kritik besonders dann schwer erträglich ist, wenn sie sich gegen eigene Erfahrungen oder besser gesagt gegen deren Interpretation und Theoretisierung wendet. Und umgekehrt trifft das auch zu. Wie schmerzhaft ist es auszuhalten, dass ich die Leidenserfahrung, von der eine andere erzählt, zwar auch gemacht habe, aber bisher ganz gut wegschieben konnte. Oder eben, dass ich sie nicht gemacht habe, dass sie aber dennoch sagbar ist und etwas Wahres daran erkennbar wird, was ich vielleicht nicht wahrhaben will. Huhn oder Ei? Es ging natürlich auch früher schon um Erfahrung. Sie war es, die uns zu dieser Unternehmung, eine feministische Zeitschrift herauszugeben, antrieb, weil uns die Notwendigkeit einer Emanzipation, Ausgabe 1, der Gesellschaft durch die Erfahrung des Kapitalismus und das Fortdauern des Patriarchats immer wieder präsent war. Auch als wir darauf stießen, dass die Krux schon in der Form Nummer 2 der Dinge liegt, in der Spezifik der weiblich-männlichen Vergesellschaftung, den Formen der Gewalt in der patriarchalen Totalität, stand sie heimlich im Zentrum. Als wir alle vor den Kopf stoßen wollten, mit einem Heft voller feministischer Gesellschaftskritik zu gebären, kam sie aus ihrem Versteck und zwang uns, die Karten offen zu legen und zu zeigen, wie wir wurden, was wir sind. Wir wurden sie nicht mehr los. Beim Thema Arbeit war ein Gespräch ums andere, ein Treffen ums andere von ihr gefüllt. So sehr wir abstrahieren wollten, wir mussten doch immer wieder zu ihr zurück und durch sie hindurch. Das Editorial der Ausgabe bildeten kurze persönliche Berichte der Redakteurinnen, eine gemeinsame Reflexion der eigenen Erfahrung mit Arbeit zwischen produktivem Tun und zurichtender Überlebensnotwendigkeit. Der Streit hat uns als Quelle von Erfahrung gereizt. Er ist die große Widersacherin, die Nemesis der weiblichen Sozialisation, die auf Harmonie und Zuwendung, Sorge und Zurückhaltung, Passivität und Kontinuität beruht und doch immer wieder zänkische Subjekte hervorbringt, die sich nicht in das fügen können und mögen, was sie sein sollen. Die namenlose Nummer 6 löste uns durch ihr Tempo etwas vom persönlichen Durcharbeiten. Andererseits steckte auch in ihr die Erfahrung drin, nämlich als Suche nach einigen für uns relevanten Erfahrungen des letzten Jahrhunderts. Das Veröffentlichen von öffentlich Weggeschobenem, die Angst vor der Wiederholung, das Anknüpfen an Reflexionen von VorgängerInnen. Ja, und auch in der 7. Ausgabe wird das Alte eine Rolle spielen, als Bezugspunkt eigener Erkenntnisarbeit und als Fundgrube des Utopischen, das darin vielleicht schon enthalten war. Ja, das ist die Überraschung. Also bitte lest euch das Gedicht aufmerksam durch. Aber wenn ihr fertig seid, hört uns zu. Liebe Brüder, es reift zur Zeit vielleicht, da dem Frühling gleich, schon lang entbehrt, bald der Wille zur Schönheit. Seid nicht dumm, nur weil es schwierig war. Liebt eure Mütter und denkt freundlich der Sterblichen. Herzt den Plausch, nicht den Tod. Hört hin, übertreibt es nicht. Wenn das meiste euch ängstigt, hilft Margarita. Lieben Boys ist vielleicht eine Kunst, da den Göttern gleich nur lange währt, was mit Stil auch und Schönheit sterblich ist. liebt griechisch und denkt freundlich der Frommen. Harret dem Frost wie dem Rausch, lebt und beschreibt es schlicht. Wenn die Natur euch ängstigt, schlagt ein Rad. Lach, Schwester, nützt zur Kunst vielleicht nur, wenn, was dem Jünglinge gleicht, sich nicht wehrt. Bald zur Stelle und statt frommer Schönheit, was vom Griechen an der Bar. Lieb deine Blätter und sinn flüchtig den deinigen. Hab weder Master noch Gott. Denk und verzeih es nicht. Wenn die Natur dich um Rat fragt, keine Angst.